Zentrale Johnny Janet. Wo steckst du? Over. Down in Mississippi. Down in Mississippi. Hey, da lang geht's frei. Los, antworte. Hallo, hallo, ist hier Santini? No. Santini, keine Panik, bin gleich da. Wie gleich? Mensch, wir springen. Dann wart halt noch einen Augenblick. Keine Chance, Countdown läuft! 13.000 Feet and still counting. Ich hör's! Und alles stopp! Was ist denn so? Vergiss es! Yabba-dabba-du! Der Tote im Fels von Kurt Landthaler. Regie Renate Pitroff. Johnny Janet, sei un coglione. Aber sicher, natürlich, muss ich ja sein, um für diese Drecksfirma zu fahren. Was hatte ich auch auf dieser Tunnelbaustelle mitten in dieser gottverlassenen italienisch-österreichischen Grenzgegend verloren, außer meinen Verstand? Du bist nicht zu retten, Janet. Ich weiß. Hier liegt eine Leiche. Ich glaub's nicht. Lass das grinsen, Janet. Jetzt noch einmal und der Reihe nach. Wo liegt was? Eine Leiche, hier drin. Direkt in der Sprengstelle. Ganz vorne im Tunnel. Mitten im Fels. Da war keiner, bevor wir abgesperrt haben. Ich schwör's. Und wo kommt er dann her, Östia? Madonna Santissima. Als ob wir nicht schon genug Ärger hätten mit der Baustelle. Und dass mir keiner die Leiche anrührt, capito? Die wird euch schon nicht weglaufen. Janet, was suchst du hier drin? Verschwinde aus dem Tunnel. Ja, Chef. Nein, es ist keiner von uns, nein. Man durfte ihm das nicht übel nehmen, dem Santini. War ein Leben lang Vorarbeiter, hatte Tote gesehen auf den Baustellen, Arbeitsunfälle. Aber das hier war die erste Leiche, die er aus massivem Felsen freigesprengt hatte. Ich ließ sie ihre Arbeit tun, stand etwas abseits, sah zu. Und dann entdeckte ich unter ein paar Felsbrocken den Aktenkoffer. Santini, der... Hau ab, Janet! Der Tote hat einen Anzug an. Keine Ahnung, Chef. Ein Zivilist. Ja, die Polizei ist schon alarmiert. Es wollte mir keiner zuhören. Keiner wollte wissen, was ich entdeckt hatte. Und so kam es, dass ich die Tunnelröhre hinausging. Erstens hatte ich keine Lust auf Polizei oder Carabinieri. Und zweitens einen Koffer in der Hand. Was ist los, Janet? Kündigung? Oder früher Feierabend? Leich. Ach, lass das, Janet. Musst nicht versuchen, eine alte Frau zu erschrecken. Schon gar nicht, wenn sie meine Lieblingswirtin ist. Also? Bertha. Meine Bertha. Da stand sie mit ihren 1,59 Meter und den 65 Jahren und zog einem gestandenen Mannsbild wie mir in seinem 35. Jahr die Ohren lang. Ein Glas Rot, Bertha. Musst heute nicht mehr fahren? Glaub ich kaum. Die haben eine Leiche auf der Baustelle. Nur ein Viertel Rot, Bertha. Was für eine Leiche? Bleibt hier beim Kartenspielen. Und mir gibst das Glas Rot und dem Christus gibst du auch eins. Ich segne dich, mein Sohn. Nur Sorgen mit so einem wie dir, Jenny. Ego de Absolvo. Und Prost. Und ich sag dir eins. Einer wie du nimmt kein gutes End. Nie und nimmer. Schaut drum. Sehe ich auch so. Ich bin ein Bauer. Ein Grundbauer bin ich. Janet, setz ihn an den Tisch. Dem kann man das Stehen heute eh nicht mehr beibringen. Ich bin ein Bauer. Ein Großbauer bin ich. Wer soll denn da an einer Karten spielen? Keiner mit so einem Tisch. Bertha, nix für ungut. Aber den Wein, den kannst du kalt. Uiuiui, wenn die Herren Bauern schon einmal keinen Durst mehr haben. Ja, ich bin ein Bauer. Ein Großbauer bin ich. Natürlich war es nichts mehr geworden mit der geplanten Fuhre. Santini hatte bei Berta angerufen und alles auf den nächsten Tag verschoben. Polizeiliche Notwendigkeit, Baustopp. Und ich hatte gespannt in den Hörer hineingelauscht, um das Wörtchen Aktenkoffer zu hören. Aber vergebens. Fast so vergebens wie der Versuch, Ordnung in meinen Haushalt zu bringen und dabei eine Flasche Wein zu finden. Marinato, Endo und ab an die Wand, es subito. Hey! Na, Jeanette, alter Gauner. Scheißbude. Toto Palermo, gebürtiger Pugliese. Halb italienisch, halb deutsch, halb Kiffer. Seit 8 Jahren Polizist. Seit 2 auf den Brenner strafversetzt. Einer der wenigen Menschen, mit denen ich manchmal klar kam. Er wohnte einen Stock tiefer. Nachschub von Mama. Mare e sole. Sonne und Meer. Acciughe fritte, seppiolini sott'olio und eine Flasche Gravina. Perfekter Leichenschmaus. Was? Mir ist heute eine Leiche über den Weg gelaufen. Signor Grande, Capo della Polizia di Stato. Dai, Cene. Da kommt das Festpaket deiner Mama gerade recht. Ah, der Tote im Flerertunnel. Aus dem massiven Felsen freigesprengt, sagt man. Ja, ich bin froh, dass ich damit nichts zu tun habe. Ja, vielleicht doch. Das ist der Koffer, den der Tote bei sich hatte. Was? Prost. Mahlzeit. Du spinnst. Mir war langweilig. Und niemand wollte etwas von dem Koffer wissen. Dann habe ich ihn mitgenommen. Und jetzt? Machen wir ihn auf. Allerdings gab es da ein Problem. Die Zahlenschlösser. Wir versuchten es aufs Geradewohl. 6 mal die 1. Mit List. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Tücke. Ich hole den Schraubenzieher. Spinnst du? Dann kann man ihn nicht mehr zurückgeben. Wollte ich sowieso nicht. 113. Die Polizeinotrufnummer? Ja. Vorne steigen 2 ein, hinten 3. Und damit keiner vergisst, wie es geht, steht's außen groß auf der Tür der Bullenautos. Sei eine Bestie. Kompliment. Vediamo. Schauen wir mal. Und dann war da nichts, worauf wir uns hätten einen Reim machen können. Eine Militärlandkarte der Gegend am Brenner, 2 Kugelschreiber der Allgemeinen Alpenbank Gossensass und einige Schnellhefter, Kaufverträge über Wiesen und Wälder, der Käufer, ein gewisser Malfateiner, Verkäufer, Leute mit Namen wie Zöschk, Oberkalmsteiner, Kaser, eine Gesellschaft namens Tirol Invest, die bürgte. Nichts Aufsehenerregendes, nichts, was uns weitergebracht hätte. Und jetzt? Bringe ich morgen früh den Koffer in Berthas Hennenstall, mach dann die LKW-Fuhre nach Österreich, bin übermorgen wieder zurück und dann ziehen wir weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob das schlau ist. Im Fall des mysteriösen Toten, der bei Tunnelbauarbeiten in einem Seitental am Brenner entdeckt wurde, tappt die Polizei weiterhin im Dunkeln. Inzwischen wurde bekannt, dass die ermittelnden Behörden durch eine Sondereinheit unterstützt werden, was darauf hindeutet, lass mich doch in Ruhe mit dem Fall einige Bedeutung beigemacht. 6 Stunden hatte ich wieder auf dem Bock gesessen. Jetzt musste ich mich nur noch den Brenner nach Italien hinunterbremsen, die Baustelle anfahren, Bohrkronen abladen, Santini mitleidig belächeln und dann Feierabend. Wenn mich da nicht dieser Typ mit seiner Kelle am Grenzübergang aus der LKW-Kolonne rausgewunken hätte. Was darf's sein? Aussteigen. Was habe ich jetzt wieder angestellt? Sah eher nach Entführung aus, als nach schnellem Feierabend. Wo sollst du denn hingehen, Chef? So genau hatte ich es eigentlich gar nicht wissen wollen. Da saß ich jetzt auf dem Rücksitz eines Alfa Romeo. Neben mir ein stummer, aber kräftig zupackender junger Mensch, der mit seinem Schlagstock rumspielte, am Steuer ein kleiner Runder, der jeden Geschwindigkeitsrekord zu brechen versuchte, und neben ihm der Typ, auf dessen Kelle ich reingefallen war. Hatte ein halbes Ohr, wollte aber ein ganzer Mann sein. Stell keine Fragen, Jeanette. Die tun da nur weh. Hab ich schon mitbekommen. Dann ist ja gut. Also, wo ist der Koffer? Welcher Koffer? Oh, Scheiße! Mir macht das keinen Spaß, Jeanette. Aber dem Kollegen Schläger hier. Also? Wenn du mit mir diskutieren willst, dann mach mir zuerst die Handschellen ab. Vorher geht gar nichts. Jetzt pass mal auf. Spätestens morgen Abend ist der Aktenkoffer im Restaurant Stella Albina. Begriffen? Sonst? Sonst wird's ernst. Scheiße! Scheiße! Das Schlimmste an der ganzen Sache war, dass ich zu Fuß über die Autobahn latschen musste. Eine entwürdigende Erfahrung. Herr Ober, zahlen! Könntest du mir jetzt bitte sagen, lieber Freund, wozu du mich ausgerechnet in dieses Restaurant geschleppt hast? Der Hirschbraten strohtrocken. Das Püree aus der Tube, die Einrichtung teurer Kitsch. Senti un po, amigo. Hör zu. Mich interessiert in dem Lokal nur, dass man hier ungestört reden kann. Hier traut sich keiner, ein Mikro einzubauen. Hier hat der Staatspräsident gegessen. Hier futtert Andreotti. Das ist die Mensa von Industriellenverband und Landesregierung. Hier hat jeder was zu verbergen. Da fallen wir nicht weiter auf. Wer sollte uns denn abhören wollen? Sicher, dass du nicht unter Verfolgungswahn leidest? Und wer hat dich dann heute spazieren gefahren? Allerdings. Ein paar meiner alten Knochen taten mir immer noch weh. Also sah ich mich sicherheitshalber noch einmal um. Kennst du den Herrn da drüben am Tisch? Der alte, braungebrannte, sportliche Signore? Oder ist dir mehr nach der jungen Rothaarigen? Was du wieder denkst. Negativ. Beide unbekannt. Aber sie schaut her. Toto war nach Hause gegangen. Ich zog an der Loschia. Gib mir ein Feierabendbier, Wirt, und mach die Musik leiser. Ärgert, Jeanette? Ich muss was Rothaariges runterspülen. Da geht's dir besser als dem, der heute Abend verbrannt ist, oben an den Gleisen. Ach, hör mir auf mit den Geschichten. Gigi, der Wirt wurde von allen nur Candaloschia genannt. Hatte was mit seinem umfangreichen Repertoire an italienischen Kraftausdrücken zu tun. Ansonsten war er ein in Ehren ergrauter Rocker. Ein Bär von einem Menschen und der Großvater seiner Stammkundschaft. Kannst du mir beim Aufstuhlen helfen? Aber sicher, damit man gar keinen Unterschied mehr merkt zwischen Wirt und Gast. Verflucht seid ihr. Maledetti, et maledicti, die ihr Gottes Berge misshandelt. Bei so Kunden wie Christus und dir ist da überhaupt keine Gefahr. Jedem das, was er verdient. Einen von euch hat die Hölle schon verschlungen, ihr Erdensünder. Der Zweite ist in ihrer Flammenglut verbrannt. Was heißt hier, der Zweite ist verbrannt? Wenn ich aus Anschnitt viel gebe auf das Gepredige vom Christus, aber damit hat er ausnahmsweise recht. Heute Nacht ist oben einer an der Eisenbahnlinie verbrannt, so ein Kleinbauer, ein Gescheiterter. Hab ich noch mal verkohlt gefunden, ein gewisser Brandl oder so. Spätestens jetzt war ich hellhörig geworden. Setz dich wieder hin, Christus, und gib Ruhe. Feierabend, wir haben schon... Und dann verstummte Candaloschia. Sah zwischen mir und der rothaarigen Frau in seiner Kneipentür hin und her. Bitte, die Dame? Schon gut. Ich stand wortlos da. Candaloschia beeilte sich, für Stimmung zu sorgen. Einen Tequila. Der wird hier selten verlangt. Gib mir einen schwarzgebrannten Grappa. Und mir auch? Dachte ich's mir. Kennen wir uns? Sie mich so gut wie ich sie? Man hat mir das Lokal empfohlen. Inzwischen, denke ich, da wollte sich jemand einen Scherz erlauben. Trinken wir auf den Scherz? Tamara. Jeanette. E lei il signor Jeanette? Ja, und? Senta, il collega Totò ha ben gesagt, das finde sie hier. Ist eingebrochen worden in ihre Wohnung und von Ispettore. Il commissario la aspetta. Ich kann jetzt nicht. Venga, venga, kommen Sie! Auf dem Ohr höre ich nicht. Compagnon, al capito! Tun Sie ihm doch den Gefallen, Jeanette. Und mich nehmen Sie auch mit, Herr Carabiniere. Und ich? Du, Candelos, dir schreibst dann. Jetzt mal im Ernst. Was wollen Sie eigentlich von mir? Können Sie sich das nicht denken? Nein, kann ich nicht. Ich bin nicht Ihre Kragenweite. Kein feiner Zwirn, null maßgeschneidertes Outfit. Mit sowas lassen Sie sich doch nicht ein normalerweise, oder? Naja. Was machen Sie sonst so, wenn Sie nicht in Carabiniere-Jeeps herumfahren? Ich bin Petrografin. Petro was? Einfacher und nicht ganz so präzise formuliert, Geologin. Ich führe gerade eine Reihe von Gesteins- und Bohrkernanalysen durch. Um präziser zu sein, Petrolithe und stratigraphische Gesteins- und Lockermaterialbestimmungen, Dilatometer und Triaxialversuche. Verstehe. Der Brenner-Basistunnel, das Jahrhundert-Eisenbahnprojekt. Schon gehört? Ich arbeite an einer Machbarkeitsstudie im Planungsvorfeld. Ingenieurbüro Pressack. Naja, der ältere Herr, der mit mir am Tisch saß. Aber ich sehe schon, das interessiert Sie nicht. Allerdings. Zwei Leichen. Zweimal Eisenbahn. Frau Tamara und Herr Pressack, zweimal Eisenbahn. Ein bisschen viel Zufall. Ein bisschen viel Eisenbahn. Nein, sagte ich und versuchte ruhig zu bleiben. Interessiert mich eigentlich nicht. Aussteigen! Schinder! Dann wollen wir mal, Frau Thompson. Aber bleiben Sie ruhig bei Tamara. Hierher, Jeanette. Wessen Apportierhund bin ich, wenn man fragen darf? Gerlacher, Inspektor der Polizeidistrikt. Und stell dich nicht so an. Guten Tag, Herr Gerlacher. Sie wollte unbedingt mit. Wird schon sein. Aber jetzt bleibt sie hier. Und wir beide gehen in ihre Wohnung, Jeanette. Weil? Weil es dort gebrannt hat, zum Beispiel. Jeanette? Kennen Sie die Dame? Nein. Bis gleich, Tamara. Und das soll ich Ihnen glauben? Nach Ihnen, Jeanette. Sie sind mir etwas zu höflich. Das kann sich schnell ändern. Chef, der Brandherd ist im vierten Stock, die linke Wohnung. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie sind der Mensch vom Sonderkommando, der Big Boss, und ich weiß von nichts. Ihr Freund Toto sollte etwas vorsichtiger sein mit dem, was er an Zivilisten weitererzählt. Die nächste Strafversetzung würde ihm gewiss nicht allzu viel Freude machen. Außerdem, wer in Ihre Nähe kommt, Jeanette, wird schnell zum Opfer. Und jetzt bin ich auch noch für die Sintflut verantwortlich. In gewissem Sinne schon. Buongiorno, Kollege Palermo. Fanculo, meine Wohnung ist ein einziges Chaos. Gehen wir weiter, Jeanette. Ihr Freund ist übler Laune. Kann ich verstehen. Nichts verstehst du. Los, weiter. Zu Befehle. Es geht die Rede von einem Aktenkoffer. Der Tote im Fels soll ihn bei sich gehabt haben. Und sagt man sich, jetzt hat ihn der Jeanette. Üble Nachrede. Abartige Vorstellung. Wie das hier aussieht. Hatte es einen Stock tiefer bei Freund Toto schon ausgesehen, als seien die Hunnen durch den Flur geritten? Nicht schlecht. Eben. Irgendwer hatte in meiner Wohnung ganze Arbeit geleistet. Und die Feuerwehr den Rest. Also, hören Sie gut zu. Ich sag das jetzt nur einmal. Compreso? Verstanden? Fanculo. Also, wenn Sie den Koffer in Ihrem Besitz haben oder gehabt haben oder wenn Sie wissen, wo er war oder wo er ist, wenn Sie nur den leisesten Verdacht haben, die vageste Vermutung, Jeanette, tu dir den Gefallen und rede. Ich weiß von nichts. Weiter im Verhör? Das war's schon. Überleg dir gut, was du sagst, Jeanette. Dann sage ich, so in diesem rosigen Flutlicht ist das da unten nicht die Mautstelle der Autobahn, sondern ein Landeplatz für Marsmenschen. Und ich warte darauf, dass hier etwas passiert. Wie das hier zum Beispiel. Lässt mich sprachlos. Dann sei still. Mein Körper war vom Leben gezeichnet, der ihre fürs Leben. Die blauen Flecken? Angestoßen. An einem Bullenknüppel. Uns bleibt nicht viel Zeit. Muss man sich nur nehmen. Nimm mich. Morgen, Jeanette. War sie so schlimm die letzte Nacht, dass es nur für die zweite Halbzeit reicht, Herr Chefreporter? Toto grinste wie ein Honigkuchenpferd. Hätte schlimmer kommen können. Wie steht's? 0-3. Die Mitterwalder sind am Absaufen. Die Mitterwalder verloren seit Jahren. Häufig zweistellig. Dabei hatten sie sich vor 2 Jahren einen neuen Fußballplatz genehmigt. Für sündteures Geld zwischen Autobahn und Fluss hineingezwängt, um 3 Meter zu kurz, weil in dem schmalen Tal nicht mehr Platz gewesen war. Mein Vorgänger hatte einmal unangebracht deutlich über die Mitterwalder berichtet und war dann mit diversen Frakturen im Krankenhaus gelandet. Seither hielt ich meine Knochen hin, sah mir die Kallerei auf dem Platz an und telefonierte im Anschluss mit der Zeitungsredaktion in der Provinzhauptstadt. Es war nichts anderes als ein kleines, zweifelhaftes, frühsonntägliches Vergnügen. Übrigens, Bertha sucht dich, soll ich dir sagen. Du siehst nicht gut aus, Janet. Hab ich ihm auch schon gesagt. Und ihr seid beide nur neidisch. Ein Viertel Roten noch, wird den... Und ihr? 2 Glas Weiß. Da war einer da für dich, Janet. Heute früh. Und? Kein schöner Anblick. Weil? Ein schlechtes Gesicht und ein halbes Ohr. Er hat gesagt, er will was und du weißt schon was. Wo bleibt das Viertel, Bertha? Lass deine Leute nicht verdursten in der jemenitischen Wüste. Ja, wirst du schon nicht erwarten, Zösch? Du Kamel, du Alts. Ich war zwar müde, aber jetzt läutete die Alarmglocke. Was sagt Ihnen der Name Zösch? Holm? Zösch ist einer der Wald- und Wiesenverkäufer an Malfertheiner. Wenn die Papiere in dem Koffer nicht lügen. Korrekt. Und Malfertheiner? Ist die Tunnelleich. Woher hast du das? Hab die Nacht nicht rumgemacht. War heute Morgen auf der Dienststelle, Caro mio. Ist definitiv. Gib mir das Viertel, Bertha. Ich mach das für dich. Also ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn so einer wie du plötzlich arbeiten tut. Übrigens, beim Zösch war er auch der Halbohrige. Toto, komm mit. Si, Signore. Hier ist das Viertel. Sie sind der Zösch? Bin ich. Haben heute Besuch gehabt auf dem Hof? Hör ich? Kann sein. So wie jetzt auch. Wenn der alte Bauer aufgehört hätte, sich unter seinem Hut am Hinterkopf zu kratzen, wäre mir wohler gewesen. Und der Malverteiner? Der Malverteiner. Was ist mit dem? Ja, was soll denn sein? Habe ich mein Stück Wald verkauft vor 2 Wochen, nutzloses Zeug, bei den heutigen rumänischen Holzpreisen. Umso mehr hat's mich gewundert, dass mir der Brandl vor ein paar Tagen erzählt hat, er hat den Wald neben den meinen gekauft, wo der doch eh nichts gehabt hat und mit dem Wald nichts anfangen kann. Die Brandleiche. Der Großbauer. Eben. Haust mit seinen 4 Viechern in dem halb verfallenen Streckenwärter Häusl an der Eisenbahn und kommt sich vor wie... Sagt, er hat sie in der Hand. Zahlen müssen sie, hat er gesagt. Und dass er 30 Jahre drauf gewartet hat. Der war nicht besoffen. Der war spinnert. Aber es rede. Tot ist tot. Und der Besuch von heute? Nichts wissen. Hat's an den Ohren? Kann man sagen. Und was wollte er? Der Halbohrete? Unangenehmer Mensch. Weiß ich. So einer. Wenn er Sonntag früh auf den Hof kommt. Will doch was, oder? Nichts Besonderes. Dass ich meinen Vertrag mit dem Malverteiner auf ihn überschreibe. Er hat mit dem ein Geschäft gemacht, hat er gesagt. Und wenn ich den steinigen Wald verkaufe, ich mir gleich. So einfach war das. Da hatten 2 Habenichtse mir nichts, dir nichts Wald gekauft. Gleichzeitig und in derselben Gegend. Und jetzt waren sie beide tot. Der eine Wald war schon in andere Hände gekommen. Und der andere? Wetten, dass wir da irgendwann wieder auf das halbe Ohr stoßen würden? Auf den Mann, der die Schlagstöcke kommandierte? Der an den Koffer heran wollte, in dem der Tote im Fels seine Verträge deponiert hatte? Der Koffer, der immer noch in Berthas Hennenstall versteckt war. Das ist keine Welt nicht mehr. Du hast mir recht, dass du denkst, Zösch. Hey, allora, dimmelo. Was wird das? Was Gutes. Brennnesselknödel. Einfach geht's bei dir nie ab, oder? Kann man so nicht sagen. Ich habe das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Die besten Brennnesseln wachsen am Hang über der Eisenbahnlinie. Knapp neben Brandls Streckenwärterhäuschen. Und? Jetzt gibt's zwei Neuigkeiten für dich, caro collega di mane spadore. Die Brennnesselknödel. Und das hier habe ich in einem weichen Schaltkasten neben Brandls Anwesen gefunden. Wenn's nach dem Papier geht, hat der arme Schlucker einen Bombenkredit bei der Allgemeinen Alpenbank und damit den Wald gekauft. Als Bürger tritt eine gewisse Tirol-Invest auf. Falls Brandl nicht zahlt, geht der Wald auf sie über. Schau dir die Rückseite an. Eben. Er hat sich auf seine alten Tage in seiner zittrigen Schrift einen Erpressungsversuch notiert. Kauft mir einen Hof. Und deine Telefonnummer in Österreich. Eben. Da rufen wir doch mal an. Schalt auf Mithören. Sie sprechen mit dem Ingenieurbüro Pressack in Innsbruck. Zurzeit ist unser Büro nicht besetzt. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. State parlando con l'ufficio dell'ingegner Pressack. Ingenieur Pressack. Sagt uns das was? Der Chef von Frau Dr. Tamara Thompson. Dafür, dass du... Du weißt schon, bist du jetzt aber ziemlich förmlich, cazzo. Hör mit dem blöden Gepfeife auf, ispettore dei miei stivali. Mach deinen Scheiß weg. Hast du nicht gehört? Da kann er mir der Knödel nicht werden. Stellte heute das Ingenieurbüro Pressack am Brenner. Mach lauter, ich hab Mehl an den Händen. Dieses internationale Konsortium, an dem Bayern, Österreich und Italien beteiligt sind, hat dem Ingenieursbüro Pressack den Auftrag erteilt, Probebohrungen für und du siehst, wenn neben dem alten Pressack sitzt und freundlich lächelt. Projekt des Brenner Basistunnels in Angriff zu nehmen. Dr. Tamara. Ohne die Wettervorhersage für morgen Dienstag. Mach das Ding aus. Ein tiefer Mandantin. Du glaubst immer noch. Die hat sich mit dir auf deine vergammelte Matratze gelegt, weil du... Sondern? Brandl wollte Pressack erpressen. Mal verteiner? Wir werden's erfragen. Alle wollen den Koffer. Und nur Tamara will dich. Ausgerechnet. Naja? Cazzo smentiga scemo. Sempre in cerca della figa. Vergiss sie. Deine guten Jahre sind schon zu lange vorbei. Kann sein. Und trotzdem mögen sie's. Deine Dummheit wird dich nur den Kragen kosten. Bis dahin koche ich uns noch was. Ciao, Toto. Sei solo? Bist du allein? Quasi. Entra. Komm rein. Es war der Polizist, der Gerlacher Bericht erstattet hatte. Einen Stock höher, gestern. Ich vertiefte mich in den Kochtopf. Können wir allein? Wir sind allein. Der Polizist sah fragend zu mir herüber. Gut. Polizisten, auch wenn sie Totos Arbeitskollegen waren, verursachten mir ein Kribbeln im Rücken. Selbst manchmal auch noch, nach all den Jahren. Wir waren nie Freunde, Toto, das weißt du. Aber was da zurzeit alles passiert... Was? Eva Bene. Gut. Heute Abend haben wir einen verhaftet, am Brenner. Wollte ausreisen. Stand auf der Fahndungsliste seit ewig. Und? Der lacht uns blöd an. Nach einer Viertelstunde kommt der Gerlacher, nimmt den Gefangenen und verschwindet mit ihm zu Fuß zurück nach Österreich hinüber. Einfach so. Ich dachte, das solltest du wissen. Gerlacher hat nicht nur Freunde. Das wäre mir neu. Jeanette, halt das Maul. Weiter. Gerlacher sagt nichts. Ich bin das Datenblatt in der Fahndungsliste noch einmal durchgegangen. Name? Birpamer Adolf. Wird seit 15 Jahren als Terrorist gesucht. Verdacht auf Sprengstoffanschläge, Dynamitardi, Bandenbildung. Ein freies Tirol, capisci? Ein besonders rühmliches Stück hiesiger Geschichte. Ist mehr ein Rätsel, wie der überhaupt unerkannt einreisen konnte. Den erkennt man sofort, weil ihm die Hälfte vom rechten Ohr fehlt. Wie? Ich hab nichts gesagt, ne? Noch war ich nicht ganz wach. Noch kämpfte ich mich Schritt für Schritt über diese verdammte Tunnelbaustelle. Morgen sind die nicht. Du hast sicher einen guten Grund gehabt. Setz dich, Janet. Setz dich und sei einfach still. Ich habe mir natürlich meine Gedanken gemacht über die Leiche. Schließlich ist es mein Job, die Baustelle unter Kontrolle zu haben. Und weil es auf meine Baustelle keine Wunder gibt, habe ich nach einer Erklärung gesucht, wie der Tote in den Fels gekommen ist. Durch den massiven Fels natürlich nicht. Natürlich. Ja. Mach du dich nur lustig. Also, die haben hier in der Gegend Probebohrungen gemacht. Triaxial- und Dilatometer? Wo hast du das her? Eingebung. Also, das Ingenieursbüro Pressack buddelt seit ein paar Monaten über unseren Köpfen herum für den Brenner Basistunnel. Dabei soll die Trasse eigentlich auf der anderen Talseite verlaufen. 10-mal haben wir eine Liste ihrer Bohrungspunkte verlangt. Gekommen ist nichts. Wenn die da oben herumgegraben haben, dann ist da jetzt ein Loch. Und vielleicht passt da ja ein Mensch hinein. Nur, das erklärt das Wie, nicht das Wieso. Fürs Wieso bin ich zuständig, Santini. Weißt du, Janet, manchmal denke ich, die sollten uns einfach in Ruhe unsere Tunnel durch die Alpen graben lassen. Oben ist eh kein Platz mehr. Für nichts. Und was habe ich jetzt damit zu tun? Na, nichts mehr. Ich muss dir kündigen, hat mir der Chef gestern gesagt. Keine Fuhren mehr. Nix. Ich hatte mir meinen Lohn auszahlen lassen und war so schnell verschwunden, dass niemand auf die Idee gekommen war, eine Zugmaschine zu verlangen. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich mach euch fertig. Wobei ich eigentlich nicht wusste, was damit gemeint sein sollte. Dafür hatte ich zu wenig in der Hand. Ein paar vage Verdachtsmomente, im besten Fall Indizien und vor allem, mir fehlte die dazugehörige Staatsmacht. Nein! Der alte Scheißtritt mit den Bremsen. Ich stieg voll aufs Pedal. Nicht. Keine Reaktion. Bei dem, was hinter der nächsten Kurve auf mich und meine Zugmaschine an Gefälle zukam, blieb mir nicht mehr viel Zeit. Entweder rechts an die Mauer oder links die Schlucht hinunter. Dio Porco. Ich gehe keinen Schritt zu Fuß nicht. Um diese frühe Uhrzeit war in Candelostias Bar noch nichts los. Der Hausherr versteckte sich hinter seinen Sonnenbrillen, hörte seltsame Musik und hing düsteren Gedanken nach. Beste Voraussetzungen, um mein Haupt aufzuschlagen und ein paar Delinquenten vorzuladen. Ich stellte mich hinter die Maschine und braute mir einen Espresso. 2 Telefonate hatte ich schon getan, eines stand mir noch bevor. Falls Frau Dr. Tamara Thompson absagen wollte, würde ich mir die, Sie wissen schon, und ihr das Herz aus dem Leib reißen. Dann los, ja. Mach bitte die Musik aus. Hier, Bierbammer. Soll ich lauter reden, weil sich's mit dem halben Ohr so schlecht hört? Wir waren verabredet, gestern Abend. Ich dachte, du bist verhaftet worden, Bierbammer. Es geht nicht um mich, es geht um den Koffer. Vielleicht habe ich dir ein Geschäft vorzuschlagen. Das hängt aber nicht mit deiner plötzlichen Arbeitslosigkeit zusammen, oder? Heute Abend in der Stella Albina. Letzte Chance. Dr. Thompson. Tamara. Schön wie eh und je. Stand abwartend in der Tür. Ich habe es eilig, Janet. Sollte schon an der Bohrstelle sein, was gibt's? Setzen wir uns. Espresso? Danke, nein. Ich weiß, ist nicht die feine englische Art, wie ich dich herzitiert habe. Musste aber sein. Musste? Hör zu, Janet. Zuerst hörst du zu. Ich habe nur eine Frage an dich. Wieso? Was heißt das, wieso? In den letzten Tagen sind 2 Leute verreckt. Kleine Lichter. Arme Hunde, gescheiterte Figuren, sicher. Aber immerhin. Und? Und irgendwie hatten die beiden mit deinem Tunnel zu tun. Unter Umständen auch mit einem gewissen Herrn Pressack, neben dem du dich so gern filmen lässt. Das gibt mir zu denken. Fast genauso sehr wie die Tatsache, dass plötzlich keiner mehr meine wertvolle Arbeitskraft haben will. Sie lächelte eine Sekunde lang. Immerhin. Ich weiß nicht, wovon du redest, Jeanette. Wie wär's mit Grundstücksspekulation, Mord und Totschlag? Oder mit der Frage, könnte es sein, dass der Tote im Fels in eines deiner Bohrlöcher gefallen ist? Lebendig oder als Leiche? Und Wieso bohrst du auf der falschen Talseite? Und warum arbeitest du für die falschen Leute? Das ist jetzt ziemlich viel auf einmal. Hat sich im Laufe der Zeit angestaut. Und sonst willst du nichts von mir? Es kommt später. Sorry. Wenn es dann nicht zu spät ist. Du gehst? Als das Fax bei mir in Hamburg ankam, dass sie mich als leitende Petrographin für die Vorstudien zum Brenner Basistunnel engagieren wollten, war das wie Weihnacht und Valentinstag auf einmal. Ja, Himmel, ich war doch gerade erst aus der Uni raus. Und als ich auf einen gewissen Jeanette getroffen bin, war das auch nicht unangenehm. Heute frage ich mich in beiden Fällen, ob ich mich nicht getäuscht habe. Also lass mich erst mal nachdenken. Du weißt ja, wo ich zu finden bin, Jeanette. Und dann standen sich Tamara und Toto in der Tür gegenüber, beäugten sich misstrauisch und warfen mir beide dieselben vielsagenden Blicke zu. Espresso? No, muss gleich weiter. Ich habe Pepper mal angerufen. Der Koffer. Ich habe ihm ein Geschäft vorgeschlagen. Damit das klappt, muss ich noch ein Telefonat machen, Toto. Ab hier, Pazienza. 10 Sekunden, ja? Beeil dich, ich habe Neuigkeiten. Stufflösser war ein Unglücksrabe. War unser Klassenbester gewesen vor ewigen Zeiten. Mit 1A von der Uni abgegangen und jetzt leitender Wirtschaftsredakteur im Provinzblatt mit besten Verbindungen zu den lokalen Größen, die zählen. Er erhoffte sich noch viel von seiner Zukunft. Ich hatte alle Hoffnung längst fahren lassen. Stufflesser. Jeanette. Auweia. Eben, ich mach's kurz. Schon was von einer Firma namens Tirol Invest gehört? Er zögerte mir einen Augenblick zu lange. Nicht unbedingt. Wieso, Jeanette? Weil ich mich verbessern will. Und ein paar Millionen Lire Frischgeld investieren möchte. Du? Ja? Fliegt mir demnächst zu. Also. Wieso gefällt mir das nicht, Jeanette? Hey, John. So einer wie du kommt an die Tirol Invest gar nicht ran. Zu gute Adresse, nur beste Namen. Exklusive Anlagen, verschwiegene Sache. Gerüchteweise sagenhafte Renditen. Da braucht's einen Vermittler. Und der heißt Stufflesser und nimmt 10%. 4,5. Ich hatte genug erfahren. Und Toto schüttelte grimmig den Kopf. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Und du wirst dich noch wundern. Ich habe einen alten Bekannten bei der österreichischen Staatspolizei. Du und ein Geheimdienstler. Pfui, pfui, pfui. Und mir meinen Umgang vorwerfen. Laut Stapo ist unser Pressack ein alter Nazi. Hat zusammen mit Hans-Martin Schleyer das NS-Reichsstudentenwerk an der Deutschen Alpenuniversität Innsbruck gegründet. Und so weiter. Schleyer, ja. Gewesener Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie und so weiter. Ja, und unser Pressack. Ganz hat er bis heute seine alten Verbindungen nicht lassen können. Aufrechte Kameraden bei einem Glaserl Wein. In den 60er Jahren Kampf fürs deutsche Volkstum im deutschen Süden. Sein Ingenieursbüro in Innsbruck ist jahrelang observiert worden. Seither weiß man, dass sich gesuchte Bombenleger, genauso wie italienische Geheimdienstleute und Leute der Organisation Gehlen, später BND, dort die Klinke in die Hand gegeben haben. Und? Wer noch? Ich bin ganz Ohr. Adolf Birbammer. Der Pressack ist eben ein geselliger Mensch mit einem großen Herzen. Esatto. Und deswegen hat man ihm nie etwas anhaben können. Er kennt die richtigen Leute, ist fett im Geschäft. Und zurzeit arbeitet er für die Regierungen Italiens, Österreichs und Bayerns. Il kenno ne da poco. Vielleicht sollte ich mich mit ihm zusammentun. Verglichen mit dir. Ist der Christus völlig normal? Ich war verrückt geworden. Fangula. Um ehrlich zu sein, in diesem Augenblick wünschte ich mir meine Zeit als Matrose in der Nordmeerfischerei zurück. Tamara! Wieso konnte sie sich nicht einen Arbeitsplatz suchen, der weiter unten im Tal lag? Klarer Fall von Überanpassung einer Gastarbeiterin. Ich weiß längst schon nicht mehr, was ich hier eigentlich wollte. Das? Vielleicht. Setz dich. Ich habe nachgedacht, Jeanette. Irgendwas ist wirklich faul an der Sache. Eben war Pressack da, per Hubschrauber. Bertolui, so ein Glück möchte ich mal haben. Ich wollte ein paar Dinge mit ihm klären, von Fachfrau zu Firmenchef. Was hat er gesagt? Sie machen die Bohrungen, ich die Politik. Und? Das ist mir zu einfach. Außerdem stimmt es wirklich. Wir haben auf dieser Talseite eigentlich nichts verloren. Die Tunneltrasse verläuft drüben. Das ist geologisch gar nicht anders möglich. Und also fragen wir uns, wozu bohren wir hier? Außer wir schwimmen im Geld. Oder wissen es nicht besser. Oder wissen es nur zu genau. Was, wenn der Tunnel auf dieser Seite gebaut werden würde? Er würde nie fertig werden. Der Berg ist, wie wir sagen, durch und durch faul. So viel Beton gibt es gar nicht. Wer den völkerverbindenden Tunnel also verhindern will, plant ihn hier. So viel kann eine Hamburger Petrografin noch begreifen. Aber wozu dann die Grundstücksgeschäfte auf der anderen Talseite? So ein Tunnel braucht viel Platz, oder? Richtig, Aushub, Zugangs- und Rettungsstollen. Und plötzlich ist so ein Wald richtiges Geld wert. Verstehe. Die alte italienische Variante. Entweder du kannst es verhindern, oder du machst wenigstens Geld damit. Mit dem Geld kannst du es dann immer noch hintertreiben. Der Mensch hat zwei Schultern, Tamara. Wieso sollte er nicht auf beiden Wasser tragen? Jetzt hat sich der Bohrkopf wieder verklemmt. Was hast du vor? Ich habe gekündigt. Mein Ruf als loyale Wissenschaftlerin ist schließlich längst schon ruiniert. Hängt ganz davon ab, bei wem? Jeanette? Heute Abend geht die ganze Firma aufs Zeltfest. Kommst du? Mal sehen. Meistens ist die Musik ziemlich scheiße. Nicht, dass sie im Stella Alpina besser war, aber ich war in Geschäften unterwegs. Lady Vessere, Signor Birbano. Che piacere incontrarla. Ho sentito tanto parla bene di lei. Aufhören, Schluss damit, Jeanette. Du kannst ruhig gerade ausreden. Wir sind hier immer noch auf deutschem Boden. Hier? Ringsrum nur blind dienende Staatsbüttel, Ordnungshüter des italienischen Zentralstaates, Grenzwächter, Spitzel. Und du, zur Fahndung ausgeschriebener treudeutscher Bombenleger mittendrin, das musst du mir erklären, Birbama. Liegt es in deinem halben Ohr? Maul halten! Bitte? Pass auf, ich bin keiner von deinen Jüngelchen mit dem straffen treudeutschen Haarschnitt knapp über Hirnniveau. Also, reden wir lieber vom Geschäft. Richtig. Ich sehe, wir verstehen uns. Das hängt ganz von der Summe ab. Wie viel? 20 Millionen. Der Job? Immobilien. Kurze Anlernzeit, dann eine ins Geschäft. Wie der Malfatan. Die Tunnelleiter. Und ich. Wir haben Hoffnungen. Das wirst du gleich sehen. Signori, meine Herren von den Ordnungskräften. Setz dich, Jeanette. Darf ich vorstellen, Adolf Birbama wird von euch als Terrorist gesucht. Und er schlägt mir folgendes Geschäft vor. 20 Millionen Lire gegen einen verschwundenen Aktenkoffer und den Rest meines Lebens das Maul halten. Was soll ich jetzt tun? Herr Wirt, sorgen Sie für Ruhe. Und Ordnung. Polizist, Carabinieri, Nazis, Geschäftemacher, Faschisten, Sauber! Scheiße. Benedeit. Plötzlich beugte sich Christus über mich. Die Friedfertigen, denn ihrer Christus, ist das Himmelreich. Christus, bitte, kannst nicht normal reden. Mit dir nicht verlorene Seele. Da hat er recht. Ich komme zu spät, sehe ich. Gar nicht wahr, genau rechtzeitig. Was weißt du schon, Jeanette? Die Bertha sucht dich. Klang gar nicht gut. Dann lass uns schleunigst los. Anamo. So hatte ich Berthas Bar noch nie erlebt. Verschlossen. Bertha! Jeanette! Geh zum Hennenstall und schau's dir selber an. Io aspetto qua. Ich bleibe hier. Er hatte recht. Es war mein Gang. Es war unfassbar. Nie in meinem Leben hatte ich so viel sinnlose Vernichtung gesehen. Dafür werdet ihr zahlen, ihr Schweine. Dieser groteske Voodoo-Zauber war präzise geplant worden. Toto! Was sollte ich Bertha sagen? Dimmi. Du musst mir helfen. Wie? Ich weiß es nicht. Sie haben Berthas Hennen an die Bretter genagelt. Einzeln. Jedes. An jedes ein Nagel. Ein paar bewegen sich noch. Red mit ihr. Was? Nichts. Bertha? Jeanette? Es tut mir leid. Ich verspreche dir, es wird nie mehr passieren. Es ist schon passiert. Es sollte mein letzter Gang sein. Ich bin zu weit gegangen, Toto. Wer weiß das schon vorher? An mich mache ich mir keine Gedanken, aber an Bertha. Habe ich nicht anders erwartet. Was willst du tun? Da reingehen? Mitten in das Festzelt. Ah, Gott, der Wahnsinn. Jeanette, super, auf dich habe ich gewartet. Das denke ich mir, Christus. Herr, es ist kein Wein mehr da. Und ich werde sagen, wenn ihr doch den ganzen Abend lang Bier in euch hineingetrunken habt. Zu viel haben wir in uns hinein. Trinkst du? Immer. Ich besorgte Christus einen Schnaps und sah mich um. Dann entdeckte ich Tamara an einem Tisch mit Pressack, Pirpammer und anderen Honoratioren. Ich ging los. Bleib bei mir, Toto. Sonst weiß ich nicht, was ich tue. Robin, in Ordnung. Reiß dich zusammen, Jeanette. Mach ich. Seine Sorge war unbegründet. Kaum einmal war ich kühler gewesen in Kopf und Herz als jetzt, wo ich vor diesem Tisch stand. Alle da? Guten Appetit. Lasst euch die Grillhähne schmecken und grenzen nicht so pressant. Deinetwegen bin ich hier. Und wegen der Hühner. Ich kenne sie nicht, Junge. Das denke ich mir. Aber setzen Sie sich trotzdem. Danke vielmals, kein Bedarf. Du weißt, dass ich der Jeanette bin. Ich weiß, wer du bist, Pressack, also lassen wir das. Kannst gleich an deinem Hühnerbein weiternagen, Pressack. Keine Sorge, dauert nicht lang. Ihr habt inzwischen ja, was ihr haben wolltet. Mord, Totschlag, der Koffer aus Berthas Hennenstall. Jeanette. Nein, Tamara, halt dich da jetzt raus. Also, Pressack, ihr habt, was ihr haben wolltet. Ab morgen früh bin auch ich weg. Zu einer Bedingung. Eine Bertha. Und Sie sind sicher, dass Sie alles andere vergessen werden? Hab ich schon. Und wehe, du hältst dich nicht in das Geschäft. Der Tote im Fels von Kurt Landthaler. Es sprachen Jeanette, Gregor Bloeb, Toto, Vittorio Alfieri, Tamara, Andrea Clausen, Bertha, Doris Goldner, Santini, Sigol Orfeo, Christus, Klaus Händel, Kandalostia, Roland Jäger und Andreas Wimberger, Harald Windisch, Peter Mitterrutzner, Oliver Hüter, Harald Hart, Dietmar Mössmer, Peppi Grieser, Walter Klinger, Stefano Bernardin, Katrin Stufleser, Stefan Rehm, Eugen Hammel und Andrea Tiziani. Technische Realisation: Josef Rehlinger, Anna Kunzio, Hertha Werner und Markus Gassner. Regieassistenz: Alice Elstner. Regie: Renate Pitroff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002 mit dem Österreichischen Rundfunk und Rai-Sender Bozen.